Tour zu voll gebucht. Gute Aussicht auf dem Deck, entschädigt für einen fäkalen Dreck. Tag 3, das Wetter ist so schön, man kann von hier das Land schon sehen. Die Motorpanne kann passieren, doch kommt bald wer und wird uns führen. Tag 6, es ist soweit, gemeldet wird Kombüsenstreik und noch kein Boot als Hilfsgeleit. Tag 10, das Boot jetzt leerer, wir nähern uns dem Land, das wir von vorne sondern ziemlich aggressiv. Und Ruhe gab es erst, als sich die Sammelzelle schließt. Die Nacht war kurz, Tag 14 fängt gerade an. Wir gehen Hand an Hand durch das gelobte Land.